So happy Mother's Day again, all you mothers. So nochmals alles Gute zum Muttertag an die Mütter gerichtet. I called my mother yesterday. Gestern habe ich meine Mutter angerufen. I called my mother yesterday. So gestern habe ich meine Mutter angerufen. And, I wished her a happy Mother's Day. Ich habe alles Gute gewünscht zum and Muttertag. Then I decided I would play her and sing her a song on my accordion. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ihr ein Lied zu singen und auch am Akkordeon zu begleiten. And of course she was crying and und natürlich hat sie dann geweint. That's nicer than any card you could send. Oh, ist schöner als jede Karte, die du mir schicken hättest können. You did send me a card, right? Du hast mir doch eine Karte geschickt, nicht wahr? Yeah, yeah, it's coming, Mom. It's coming. Ja, ja, die kommt noch, die kommt noch. Don't worry, it's coming. Mothers. So, Mütter. When I think of my mother, I think of someone who really, really knows heartache. Also wenn ich an meine Mutter denke, ja, und an Mütter denke, dann denke ich an jemanden, der wirklich etwas versteht von Herzschmerz. Couple years ago, my nephew died. Vor ein paar Jahren ist mein Neffe gestorben. He was 19. Er war 19 Jahre. My mother got the phone call. Meine Mutter hat den Anruf entgegengenommen. From my older brother. Von meinem älteren Bruder. Please come over, something terrible has happened. Bitte komm doch, es ist was ganz Schreckliches passiert. My nephew had an overdose. Mein Neffe hatte eine Überdosis genommen. On drugs. Drogen. And he died that night in his sleep. Und er ist in dieser Nacht im Schlaf gestorben. My mother came to the apartment. Meine Mutter ist hin zur Wohnung. By the time she got there, they were taking Andy out in a stretcher and he was covered with a white tuch. Also wie sie hingekommen ist, haben sie den Andy gerade hinausgetragen. Er war bedeckt mit einem weißen Tuch. And she did the same thing she did to my father. Und sie hat das Gleiche getan, was sie auch bei meinem Vater gemacht hat. My father died 25 years ago. Als mein Vater vor 25 Jahren starb. My mother walked into the funeral home. Meine Mutter ist hinein in diese Leichenhalle. We didn't cremate my father. Wir haben meinen Vater nicht ins Krematorium geschickt. And he was lying there. Also er war dort aufgebahrt. The man said to me, brace your mother when you walk in. Und der Mann hat zu mir gesagt, umarm deine Mutter, wenn du da hineinkommst. And so we walked in and there was my father. Also wir sind da hinein, mein Vater lag da. He had a heart attack a few days earlier. Er hatte ein paar Tage zuvor einen Herzanfall erlitten. His first heart attack and his only heart attack. So war sein erster und letzter Herzanfall. And she walked up to the casket. Und sie ist hin zum Sarg. And she kissed him on the forehead. Und hat ihn auf die Stirn geküsst. And it's the same thing she did with my nephew. Das gleiche hat sie bei meinem Neffen gemacht. As they were carrying him out. Wie sie ihn da hinaustrugen. In the body bag, I think it was, or something. So war so ein Leichen. She stopped the men. Also sie hat den Männern gesagt, bleib bitte stehen. And she kissed him on the forehead through the bag. Und hat ihm dann da einen Kuss auf die Stirn gegeben. And when I think of mothers, you just have to think of individuals who know all the different sides of pain. Also wenn man an Mütter denkt, muss man wirklich an Individuen denken, die alle Facetten des Schmerzes kennen. And of course the different sides of joy. Und natürlich auch die verschiedensten Seiten der Freude. We men will never know the joy of giving birth. Wir Männer werden niemals diese Freude auch der Geburt kennenlernen. Thank God we'll never know the pain either. Aber dank sei Gott auch, dass wir auch niemals diese Schmerzen kennenlernen werden. So, we just want to appreciate our mothers today. Also wir wollen heute einfach unsere Mütter schätzen. And all of our moms here. Und alle Mütter, die hier sind. And we have a lot of special moms here. Und wir haben eine ganze Menge ganz besondere Mütter hier. In the past we've heard about different mothers. In der Vergangenheit haben wir über verschiedene Mütter gehört. And have been really, really blessed by the stories that we've heard. Und wir wurden auch wirklich gesegnet durch die Geschichten, die wir da hörten. From different individuals, different sons, different daughters. Von verschiedenen Töchtern und Söhnen. So this morning we want to have a son come up. Also möchten wir heute jemanden heraufbitten, einen Sohn. Who's going to talk a little bit about his mom. Der ein wenig über seine Mutter sprechen wird. The mom doesn't know anything about this. Und die Mutter weiß nichts davon. So happy Mother's Day. Also alles Gute zum Muttertag. Okay, let's have our young man come up, Simon. Also der junge Simon. Ich bin das zweite von 6 Kindern. I am the second of 6 children. Und alles, was ich euch jetzt erzähle, müsst ihr also mal 6 multiplizieren, damit ihr wisst, was die Mama für eine Aufgabe hat. So everything I'm going to tell you now, just multiply by 6. Das erste, wenn ein Kind auf die Welt kommt, es schreit. The first thing is when a child comes into the world, it screams. Und die Mama liebt es. And the mother loves it. Die ersten paar Monate. The first few months. Wir machen in die Hose. We poop in our pants, diaper. Wir essen, wir schreien und wir schlafen. We eat, we cry and we sleep. Und die Mama liebt uns. And moms love us. Dann werden wir älter und gehen in die Schule. And then we get older, we go to school. Wir wollen die Hausübungen nicht machen. We don't want to do our homework. Die Mama hält uns an, weiterzumachen und sie liebt uns. And the mother encourages us to go further and she loves us. Dann werden wir Teenager. And then we become teenagers. Und machen genau das Gegenteil, was die Mama will. And we do everything opposite of what mom wants. Und sie liebt uns trotzdem. And still she loves us. Dann werden wir noch älter. And then we get older. Werden Abenteurer. And we get more adventurous. Machen verrückte Sachen. We do crazy things. Fahren einen Monat nach Afrika. We go to Africa for a month. Springen aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm. We parachute out of airplanes. Wir reisen mit dem Motorrad halb Europa. We go through half of Europe on a motorcycle. Und die Mama macht sich Sorgen. And my mom worries. Und sie liebt uns trotzdem. But she loves us nevertheless. Und ich habe in letzter Zeit viel über bedingungslose Liebe nachgedacht. And in the past, recent past, I've been thinking a lot about unconditional love. Und ich bin auf die Idee gekommen, dass eigentlich das Nächste, was zu bedingungsloser Liebe herankommt. And I came to the conclusion that the nearest thing to unconditional love ist eben die Mutterliebe. Is the love of a mother. Und wirklich jedes einzelne Kind von meiner Familie. And every child in my family hat diese bedingungslose Liebe erfahren oder erfährt sie noch immer. Have experienced this unconditional love. Und damit ihr wisst, von welcher Person ich gerade rede, and so that you know who I'm talking about, steht die Mama mal bitte schnell auf. Mom, could you stand? Und das ist natürlich die beste Mama, die man haben kann. And that is definitely the best mom one could ever have. Danke Mama, dass wir deine Kinder sein dürfen. Thanks Mom that we could be your kids. When we think of suffering, so wenn wir an das Leiden denken, and difficulties, und an Schwierigkeiten, we think of all the different things a mother can experience. Und dann denken wir an all die verschiedenen Dinge, die Mütter erleben können. From women who want to be a mother. Von Frauen, die gerne Mütter sein möchten. Who don't have children yet. Die aber noch keine Kinder haben. To single women who would like to be married and don't have a husband yet or an opportunity to have children. Hin zu den Müttern, die noch keinen Ehemann haben, die Single sind. And then we have miscarriages. Und dann haben wir Fehlgeburten. And then we have handicapped children and dann behinderte Kinder. Of all different kinds. Alle verschiedenen aus. Then we have children who die early. Oder wir haben Kinder, die früh sterben. Children who have a sickness. Kinder, die Krankheiten haben. Children who die in their teenage years. Oder Kinder, die als Teenager sterben. When I was in high school, there was this extremely beautiful girl. Wie ich im Gymnasium war, da gab es dieses ganz, ganz schöne Mädchen. And everybody was envious of her boyfriend. Und jeder war auf den Freund, auf ihren Freund eifersüchtig. Name was Kathy. Sie hieß Kathy. She was just the most, one of the most beautiful girls in the school and we'd ever seen. Also eines der allerhübschesten Mädchen in der Schule war sie. She was 17 years old. Sie war 17 Jahre alt. And they went driving sie sind in the car. Einfach im Auto herumgezogen. The driver was drunk. Aber der Fahrer war betrunken. And they crashed. Hatten einen Autounfall. And she died. Und sie starb. And all these kind of sad, incredibly, incredibly sad stories. Und all diese unglaublich traurigen Geschichten. That happen to children. Die Kindern passieren. And children who die before their parents and such. Wo Kinder vor den Eltern sterben. And sometimes we just think, wow, life is so filled with tragedy. Und manches Mal denken wir, das Leben ist so erfüllt von Tragödien. Maybe more than anyone else, mothers know that feeling. Und vielleicht mehr als alle anderen kennen das Mütter, dieses Gefühl. Paul the Apostle said that our values are faith, hope and love. Paulus, der Apostel, hat gesagt, unsere Werte sind Glaube, Hoffnung und Liebe. And we know what faith is. Und wir wissen, was der Glaube ist. Faith is trusting in God. Glaube heißt, auf Gott zu vertrauen. More specifically, trusting in what God says. Noch spezifischer, auf das Vertrauen, was Gott sagt. Holding on to his promise. Sich an seinen Verheißungen festzuhalten. I trust in the promise that Jesus died for me. Ich vertraue auf diese Verheißung, dass Jesus für mich starb. And I'm going to believe it by faith. Und ich nehme das im Glauben an. I'm going to trust God. Also ich vertraue Gott. For something that I can't see, something that I cannot feel. In Bezug auf etwas, das ich nicht sehen kann und auch nicht fühlen kann. I'm just going to trust what he says. Ich werde einfach vertrauen auf das, was er sagt. So faith is trusting in God. Also Glaube heißt, auf Gott zu vertrauen. And love. Und Liebe. Love is living in God. Liebe bedeutet, in Gott zu leben. It's living my life out through the power of the Holy Spirit. Mein Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes auszuleben. Living out what I believe. Das auszuleben, was ich glaube. But then there's hope. Aber dann gibt's die Hoffnung. And many of us have faith in God. We trust God. Und viele von uns haben Glauben an Gott. Wir vertrauen Gott. And we have a degree of love. Und wir haben auch ein gewisses Maß an Liebe. But we fail in hope. Aber wir versagen, wenn es zur Hoffnung kommt. And oftentimes we underestimate the power of hope. Und sehr oft unterschätzen wir die Kraft der Hoffnung. The Bible never tells us to rejoice in faith. Die Bibel sagt uns niemals, wir sollen uns im Glauben erfreuen. It never tells us to rejoice in love. Auch niemals, dass wir uns in der Liebe erfreuen sollen. But it tells us to rejoice in hope. Aber sie sagt uns, dass wir uns in der Hoffnung erfreuen sollen. Faith is a present, active experience. Der Glaube, das ist etwas Aktives, das ständig passiert. But it's always faith. Und es ist aber immer Glaube. Faith doesn't move to anything besides faith. Also der Glaube bewegt sich niemals weg vom Glauben. Romans chapter 1, verse 17. Römer 1, 17. The just shall live by faith. Der Gerechte soll aus Glauben leben. I always have been anticipating that I would graduate out of faith to something higher. Ich habe immer eigentlich mir gedacht und vorweggenommen, ich werde mal aus diesem Glauben herauswachsen, zu etwas Höherem hin. Believe the promises of God, at some point I won't have to walk by faith. Und dass ich, wenn ich die Verheißungen Gottes glaube, an einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr im Glauben wandeln muss. But it always comes back again and again and again. Aber das kommt immer wieder auf das zurück, immer wieder. God says, walk by faith. Gott sagt, wandelt im Glauben. The just shall live by faith. Der Gerechte wird im Glauben But I want to feel leben. Something. Aber ich möchte etwas erleben, I want was some kind of outward confirmation. Ich möchte eine Bestätigung, eine äußerliche. And God does those things Und Gott macht diese to Dinge some degree. In gewisser Weise. But we live by faith. Aber wir leben durch den Glauben. God said it, Gott hat es gesagt. I believe it, ich glaube es. And that settles it. Und das festigt es. Das, ja. And then the Holy Spirit is in our life. Und der Heilige Geist ist in unserem Leben. And he fills us with God's love. Und er erfüllt uns mit der Liebe Gottes. He opens up our mind, our heart. Er öffnet uns das Herz und den Verstand. But hope, aber die Hoffnung. Hope is what we rejoice in. Die Hoffnung ist das, worin wir uns erfreuen sollen. And it's hope that lifts us. Und die Hoffnung erhebt uns. Above the details of this life. Über die Details des Lebens. They all work together. Die arbeiten alle, die wirken alle zusammen. But we really can underestimate the power of hope. Aber wir können die Kraft der Hoffnung wirklich unterschätzen. Of course the love of God lifts me. Natürlich, die Liebe Gottes, die erhebt mich auch. Of course faith can lift me. Auch der Glaube erhebt mich. But nothing can lift me like hope. Aber nichts kann mich so in die Höhe tragen wie die Hoffnung. Because hope puts me into the future. Weil die Hoffnung auf die Zukunft gerichtet ist. Hope enables me to taste what is mine. Und die Hoffnung lässt mich das schmecken, was mir gehört. Here's a definition of hope. Nun, ich will euch eine Hoffnungsdefinition geben. This is the Bible definition. Und zwar die Definition der Bibel. It is the anticipation. Es ist die Vorwegnahme. It is the confident anticipation. Es ist die zuversichtliche Vorwegnahme. Of future blessings. Von zukünftigem Segen. Promised to me by God. Die mir von Gott verheißen sind. I don't yet have them. Ich habe diesen Segen noch nicht. There's a lot of things we don't yet have. Da gibt's viele Dinge, die wir noch nicht haben. But hope brings the reality of that into the present. Aber die Hoffnung bringt die Realität dieser Dinge in die Gegenwart hinein. With faith I believe the promise. Durch den Glauben glaube ich an die Verheißung. All things will work to the good for those who love God. Alle Dinge werden zum Guten zusammenwirken für die, die Gott lieben. I believe that. I trust that. Okay, das glaube ich, darauf vertraue ich. But hope takes that promise. Aber die Hoffnung, die nimmt diese Verheißung. And it takes it farther than trusting only. Und sie nimmt diese Verheißung und geht darüber hinaus, als nur, dass man darauf vertraut. I begin to anticipate it in my emotion. Ich nehme das vorweg in meinen Gefühlen. Hope is faith and imagination. Hoffnung ist Glaube und Vorstellung. My imagination can project me into the future. Und meine Vorstellungskraft, die kann mich hineinprojizieren in die Zukunft. Memory can recall the past. Die Erinnerung kann die Vergangenheit hervorrufen. Imagination can even look beyond, further into the past beyond my memory. Aber die Vorstellungskraft, die wirkt noch weiter hinaus, über die Vergangenheit hinaus. I can try to imagine what it was like to be David. Ich kann mir auch vorstellen und ich kann versuchen, mir vorzustellen, wie es war, als David auf die Welt gekommen zu sein. Und das ist eben diese Kraft, die Gott uns gegeben hat, die Vorstellungskraft. That we can create pictures in our mind. Dass wir uns da Bilder in unseren Gedanken zeichnen können. That we can put ourselves there. Dass wir uns da hineinversetzen können. And that's what brings the scripture to life. Und das bringt dann die Schrift auch zum Leben. When I meditate on the word of God day and night in Psalm 1. Also Psalm 1, wenn ich über das Wort Gottes Tag und Nacht nachsinne. But when I meditate on the word, aber wenn ich über dieses Wort meditiere, it means I'm thinking it through in such a way, dann heißt das, dass ich in einer gewissen Weise so darüber nachdenke. I'm putting myself there. Also ich versetze mich da hinein. I am David. Ich bin David. I'm the one anointed by Samuel. Ich bin der Gesalbte von Samuel. I am facing Goliath. Ich stehe dem Goliath gegenüber. And I can feel it. Und ich kann das fühlen. And with your imagination, you can even weep as you read the scripture. Und mit deiner Vorstellungskraft kannst du sogar weinen, wenn du die Schrift liest. Because you put yourself there. Weil du dich da hineinversetzt. This is a God-given ability. Das ist eine gottgegebene Fähigkeit. Animals cannot do this. Tiere können das nicht. So we read the scripture, we meditate. Also wir lesen die Schrift und wir sinnen darüber nach. We can even imagine people like Nebuchadnezzar. Wir können uns sogar Menschen wie den Nebukadnezar vorstellen. Who walked on the walls of Babylon. Der auf den Stadtmauern von Babylon spazieren gegangen ist. His Babylon. Und er hat gesagt, I have built. Das ist Babylon. Ich habe das gebaut. And the scripture says, while the words were even in his mouth. Und in der Schrift heißt es, während noch diese Worte auf seinen Lippen waren, God brought judgment down on him. Brachte Gott das Urteil über ihn. And he turned into an animal. Und er verwandelte ihn in ein Tier. Like person. Also als his hair grew, his fingernails grew. Als Person. Seine Haare wuchsen, seine Fingernägel wuchsen. And he lived in the wilderness for 7 years like an animal. Und er lebte da draußen dann in der Wildnis 7 Jahre lang. And we can put ourselves there and we can imagine. Und wir können uns in diese Situation hineinversetzen und uns das vorstellen. How quickly judgment of God. Wie schnell das Gerichtsurteil Gottes erfolgt. Come upon the proud heart. Und zwar über das stolze Herz. Afterwards, Nebuchadnezzar said, danach hat dann Nebukadnezar gesagt, God knows how to humble the proud. Gott weiß, den Stolzen zu demütigen. And that can put chills down my back as we read it. Da läuft es mir kalt über den Rücken, wenn ich das lese. So I can imagine about the scripture. Also ich kann mir vorstellen, was in der Schrift steht. Because Paul wrote to the Romans. Weil Paulus den Römern geschrieben hat. That by reading the scripture, er hat gesagt, durch das Lesen der Schrift, by the stories that we read, durch die Geschichten, die wir da lesen, we receive hope. Empfangen wir Hoffnung. So we look at their lives, the lives of Noah. Also wir schauen uns das Leben dieser Menschen an, zum Beispiel Noah. Just a few people in an ark. Ein paar Menschen in dieser Arche. And the whole generation against them. Und die ganze Generation ist gegen sie. 120 years of endurance. 120 Jahre Ausdauer. No rain. Kein Regen. Being mocked. Es wird gespottet are über you ihn. Stupid? What are you doing? Bist du dumm? Was machst denn du da? For 120 years. 120 Jahre lang. So we read these stories. Also lesen wir diese Geschichten. Abraham. Der Abraham. And Jacob. Und Jakob. And David. Und David. And different people. And Hannah. Und verschiedene Leute und die Hannah. And we are encouraged and built up. Und wir werden dadurch aufgebaut, in hope, ermutigt, in hope, in Hoffnung. Hope projects us into the future. Also die Hoffnung, die projiziert in die Zukunft hinein. Hope helps me to, it allows me to imagine. Und die Hoffnung erlaubt es mir, etwas vorzustellen. An experience in my emotion. Eine Erfahrung in meinen Gefühlen. By anticipating what is coming. Indem sie das vorwegnimmt, was dann kommt. In November. I asked Mary to marry me. Da habe ich die Mary gefragt, ob sie mich heiraten möchte. We were eating ice cream together. Wir haben ein Eis gegessen. And then she said, "I'll tell you tomorrow." Und sie hat dann gesagt, ich sag's dir morgen. So the next day she said, "Okay, let's do it." Darauf folgenden Tag hat sie dann gesagt, okay, machen wir das. So we set the wedding for May. Also haben wir dann die Hochzeit für den Mai geplant. And there was great anticipation. Und es gab eine große Erwartungshaltung. You begin to imagine what life is like living together. Wir haben uns begonnen vorzustellen, was es bedeutet, ein Leben miteinander zu leben. And just the thoughts of it. Und bloß die Gedanken davon. Could lift you out of depression or lift you out of the situations of the moment. Die können dich schon herausholen aus diesen Momenten, wo du vielleicht depressiv bist. And this is the power that hope has. Und das ist die Kraft, die Hoffnung hat. Hope and faith work together. Die Hoffnung und der Glaube arbeiten zusammen. We have no hope if we don't have faith. Wir haben keine Hoffnung, wenn wir nicht Glauben haben. But many of us have faith and we don't exercise hope. Aber viele von uns haben diesen Glauben, aber sie üben keine Hoffnung aus. And unless the three of them were working together, really none of them are living in the fullness. Aber wenn die drei Faktoren nicht zusammenwirken, dann lebt niemand wirklich in dieser Fülle. Faith, hope and love. Also Hoffnung, Glaube und Liebe. Can I really experience the depth of God's love if I don't have hope? Kann ich wirklich die Tiefe der Liebe Gottes erfahren, wenn ich keine Hoffnung habe? If I don't anticipate the coming of Christ, wenn ich das Wiederkommen von Christus nicht vorwegnehme, if I don't anticipate going to the other side, und wenn ich das nicht vorwegnehme, wie ich hinübergehe in die andere, and auf die andere Seite, seeing all of our loved ones, und dort alle meine geliebten Mitmenschen wiedersehe, and seeing Christ himself, und dann Christus sehe, and thinking about these things, meditating on these und things, über diese Dinge nachzudenken und über das zu meditieren. With faith in God's promises. Mit dem Glauben in die Verheißungen Gottes. For example, probably the greatest one of the greatest promises. Zum Beispiel eine der größten Verheißungen. For we know that all things work together for the good. Wir wissen, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. We know that. Wir wissen das. How do we know that? Wie wissen wir es? We know it by faith. Wir wissen es durch den Glauben. God said it and we believe it. Gott hat es gesagt und wir glauben es. I don't have to feel it. Ich muss es nicht fühlen. God said it, I believe it. Gott hat es gesagt und ich glaube and es. And as I begin to speak it, und wenn ich das ausspreche, it energizes me. Bringt mir das Energie. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. 2. Korinther 4, 13. Paul said, hat Paulus gesagt, they had faith, sie hatten Glauben, and they spoke, und sie sprachen es aus. We have faith, wir haben Glauben, and we speak, und wir sprechen es aus. Faith gets energized when you speak what you trust, what you believe. Der Glaube erhält Energie, wenn du das aussprichst, was du glaubst. And as we speak forth, what we believe, und wenn wir das aussprechen, was wir glauben, then we give opportunity to hope. Dann geben wir der Hoffnung Gelegenheit. If I have a faith that's only in my mind, wenn ich nur Glauben habe, der in meinen Gedanken besteht, and I don't speak forth his promises, und ich spreche seine Verheißungen nicht aus, the two promises I use more than any, da gibt es zwei Verheißungen, die ich mehr als alle anderen verwende. One as a sword and one as a shield. Das eine als Schwert, das andere als Schild. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alle Dinge tun durch Christus, der mich stärkt. I can do this. Ich kann das. How many times we face a situation and we just let our emotion begin to rule? Also wie oft stehen wir einer Situation gegenüber, wo wir dann unseren Gefühlen die Übermacht lassen? I'm tired. Ah, ich bin müde. I can't do this. Das kann ich nicht machen. Oh, why did this happen? Na, warum muss das passieren? Boy. All these people at the funeral, they don't even know me. Alle diese Leute da beim Begräbnis, die kennen mich ja gar nicht. Why did they ask me to speak? Warum haben sie mich gefragt, dass ich da sprechen soll? Ich spreche nicht einmal Deutsch. I gotta use a translator. All these people. Ich brauche einen Übersetzer, alle diese Leute da. You can just let yourself be overcome by your thoughts. Du kannst dich von deinen Gedanken da übermannen lassen. Or you can stand in faith. Oder du kannst im Glauben dastehen. And you can say and make a declaration. Und kannst sagen, ich mache da eine Aussage jetzt. I can do this. Ich kann das. I can do this. Ich kann das. I can do this through Christ who strengthens me. I can do this. Ich kann das durch Christus, der mich stärkt. And ich I kann will do das. This. Und ich werde es machen. That was the spirit of David. Das war der Geist, den David hatte. David spoke out his faith toward Goliath. David sprach im Glauben aus, dem Goliath gegenüber. He came to the battle line. Der kam dorthin zur Schlacht. All the Israeli soldiers are trembling. All die ganzen israelischen Soldaten hatten Angst. And suddenly the giant comes out. Dann kommt dieser Riese da hervor. Give me a man. Schick deinen Mann her. Give me a man. Schick deinen Mann. You feigling, you coward. Ihr Feiglinge, ihr. Women, you're a bunch of women. Ihr Weiber, ihr kommt. Little girls. Send me a man. Schickt mir einen Mann. Came out for 40 days. 40 Tage lang hat and er das David gesagt. Comes, hears it, und der David kommt dort and hinzu, immediately er hört speaks. Das und spricht sofort aus. I can kill him. Ich kann den töten. Well, first he said, how much will the king pay to the man who kills him? Aber zuerst fragt er, wie viel wird der König dem zahlen, der ihn tötet? How much? Wie viel? He begins to speak out his faith. Aber er beginnt im Glauben auszusprechen. You don't think that David was afraid? Glaubt ihr nicht, dass David Angst hatte? Of course, there had to be a degree of fear there. Na, sicherlich musste da ein gewisser Grad an Angst da sein. But as you speak out your faith, speak it out. Wenn du im Glauben die Dinge aussprichst, how much will the king give to the man who kills this thing? Wie viel wird der König dem Mann geben, der diesen Typ umbringt? And it spread around. Und das hat sich dann herumgesprochen. And suddenly someone said to the king, there's a guy down there who's asking how much you will pay if he kills him. Und dann hat plötzlich jemand zum König gesagt, da gibt's einen Mann, der fragt herum, wie viel der König zahlt, wenn well, er ihn umbringt. Bring him here. Ja, dann bringt den her zu mir. What are you waiting for? Worauf wartet ihr? And the king's waiting for this man to come. Und der König wartet darauf, dass dieser Mann kommt. Probably some hybrid Hittite. He's anticipating. Ein Hittiter, vielleicht ein ganz ein tapferer. Like some guy with two heads and three arms. Der wartet vielleicht der König auf jemanden, der zwei Köpfe hat und drei Arme. I can kill him. I can umbringen. And then he's waiting in his tent, and suddenly. Der wartet in seinem Zelt und plötzlich. Comes in David. Kommt der David rein. Little boy, I've got busy things. Please leave. Junge, verschwinde! Ich habe viel zu tun. I'm the man. Who will kill the giant? Nein, ich bin der Mann, der diesen Riesen töten wird. Speaking forth our faith. Den Glauben auszusprechen. What verses do you have right in your pocket? Welche Verse hast du denn in deiner Tasche? David had 5 stones. Der David hatte 5 Steine. Not because he didn't think, because he thought he would miss. Nicht weil er glaubte, dass er ihn verfehlen würde. But history says that Goliath had 4 brothers. Sondern in der Geschichte heißt es, der Goliath hatte 4 Brüder. So maybe David was ready for every one of them. Vielleicht war der David bereit für jeden einzelnen von diesen. What verses do you have on the tip of your tongue? Aber welche Verse tragt ihr auf eurer Zunge? Because this will lead to hope. Weil das führt hin zur Hoffnung. As we speak forth the promises. Wenn wir die Verheißungen aussprechen. Do we let ourselves be overcome by situations? Lassen wir es zu, dass uns die Situationen überwältigen und unsere Gefühle? I can't do this. Das kann ich nicht. How many times we hear that voice? I can't do this. Wie oft hören wir diese Stimme? Das kann ich nicht. I can't take this. Das kann ich nicht ertragen. It's too much. Das ist zu viel. And we need to make a statement. Aber wir müssen eine Aussage treffen. I can do this. Ich kann das. I can endure this. Ich kann das aushalten. And I will endure this. Und ich werde das aushalten. Through Christ who will strengthen me. Durch Christus, der mich stärkt. And God will infuse us with strength. Und Gott wird uns mit Stärke füllen. How many times did I have to preach? Wie oft musste ich schon predigen? And I was tired. Und ich war müde. Had no thoughts. Hatte keine Gedanken. Sometimes it was a conference. Manches Mal war das bei einer Konferenz. It was like 2,000 people there. Da waren 2,000 Leute and I was one of the speakers. Und ich war dann einer der Sprecher. Or for a Sunday morning. Oder an einem Sonntagmorgen. It's a long week, so many things to do. Eine lange Woche gehabt, sehr viel zu arbeiten gehabt. And now you have to prepare to do something. Jetzt musst du dich vorbereiten. Du musst etwas tun. And unless you speak, your emotions just act upon you. Aber wenn du das nicht aussprichst, dann werden deine Emotionen auf dich wirken. And I speak forth, I can do this. Und ich spreche das dann aus. Ich sage, ich kann das. Through Christ who strengthens me. Durch Christus, der mich stark macht. It's going to be a great morning. Das wird ein großartiger Morgen and werden. Suddenly hope kicks in. Und plötzlich kommt da die Hoffnung herein. And then I anticipate a fantastic service. Und dann nehme ich einen wunderbaren Gottesdienst anticipate vorweg. Ich nehme das vorweg. And it just lifts me. Und das erhebt mich. This one great preacher said this. Dieser eine große Prediger hat Folgendes when you gesagt. Begin to prepare for your sermon, wenn du anfängst, dich für deine Predigt vorzubereiten, picture in your mind, dann stell dir in deinen Gedanken vor, standing at the door of the church, dass du an der Tür deiner Gemeinde stehst, after the service, nach dem Gottesdienst, and picture people walking up to you. Und stell dir vor, wie die Leute auf dich zukommen. Picture people walking up and saying, that just changed my life. Stell dir vor, wie Leute da vorbeikommen und sagen, das hat jetzt mein Leben verändert. God just spoke to me. Gott hat zu mir gesprochen. Picture that. Stell dir das vor. Before you begin to prepare. Bevor du noch anfängst, dich vorzubereiten. And it will lift you. Und das wird dich wirklich Because aufbauen. That's the power of hope. Weil das ist die Kraft der Hoffnung. We begin to project ourselves into the future. Wir beginnen uns da in die Zukunft hinein zu projizieren. Imagine and begin to taste. Also beginne dir das vorzustellen und zu schmecken. We begin to live in hope. Wir beginnen in der Hoffnung That's zu leben. That's why the Bible says we rejoice in hope. Deshalb sagt die Bibel, wir erfreuen uns in der we Hoffnung. We are justified by faith. Wir sind durch den Glauben gerecht gesprochen but worden. We rejoice in hope. Aber wir erfreuen uns in der Hoffnung. And we rejoice in the hope of the glory of God. Und wir erfreuen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Do you realize that within 50 years? Also ist euch klar, dass in den nächsten 50 Jahren most of us in this room will be seeing Jesus face to face. Dass die meisten von uns hier in diesem Raum Jesus Christus And von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen werden. We will have his glory. Und wir werden seine Herrlichkeit haben. I'll be looking at Thomas and saying, you look fantastic. Also ich werde dem Thomas da gegenüberstehen und anschauen und werde sagen, ah, du schaust wunderbar aus. Unbelievable. Unglaublich. The sufferings of this present time, also die Leiden dieser jetzigen Zeit, cannot be compared to the glory that shall be revealed in us. Die können nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die in uns zum Vorschein kommen wird. Can you picture that day? Könnt ihr euch diesen Tag mal vorstellen? Can you picture yourself on the other side? Könnt ihr euch vorstellen, wie ihr da drüben seid auf Can der anderen you picture Seite? Yourself looking at your feet, your glorified feet? Könnt ihr euch das vorstellen, wie ihr auf eure Füße blickt, eure verherrlichten Füße? Your glorified hand. Eure verherrlichten Hände. You look in the mirror, you can't even look in the mirror. You're so glorified. Ihr schaut in den Spiegel, ihr könnt nicht mal hineinblicken in diesen Spiegel, weil ihr solche Herrlichkeit habt. You have to get a sunglass, you know, like a shaded green mirror just to look at yourself. Du brauchst eine Sonnenbrille und du brauchst einen Spiegel, der abgedunkelt ist. Can you picture it? Könnt ihr euch das vorstellen? Faith says it's true. Der Glaube sagt, das ist wahr. And hope begins to imagine it. Und die Hoffnung beginnt es sich vorzustellen. And as we hope in it, und wenn wir darin hoffen, we can taste it. Dann können wir es auch schmecken. And that experience lifts us. Und diese Erfahrung, die hebt uns auf, die hebt uns hoch. I can already picture us all in the basement. Ich kann uns alle schon unten da sehen im Keller. In the cafe house. Im Kaffeehaus. I can just see us down there, fellowshipping and prayer meetings, all kinds of Gebetstreffen. That's what drives me to finish it. Das ist das, was mich antreibt, das da unten fertig zu stellen. It's hope. Das ist die Hoffnung. It's not faith, it's hope. Das ist nicht der Glaube, das it's ist die Hoffnung. Seeing it, going down here and I can see a long bar down there. Ich sehe das, ich gehe da runter, ich sehe diese lange Bar da unten. People serving people and people sitting and enjoying music and fellowshipping. Wie Menschen anderen Menschen dienen, wie Leute die Musik genießen, Gemeinschaft haben. Ich kann das sehen. And we need to exercise this. Und das müssen wir, darin müssen wir uns üben. Because this will energize our love and it just reciprocates. Weil das wird auch Energie bringen hinein in unsere Liebe und das wird sich dann vermehren. Faith and love and hope, they work together. Der Glaube, die Liebe und die Hoffnung, das arbeitet zusammen. So I just want to encourage you mothers. Also ich möchte euch Mütter jetzt ermutigen. You have a great reward coming. Ihr habt einen großen Lohn vor euch. A great reward coming. Ein großer Lohn liegt vor euch. God loves you. Gott liebt euch. You have a great reward coming just for being a mom. Eine große Belohnung für euch, einfach deswegen, weil ihr Mütter seid. Rejoice and be exceeding glad. Erfreut euch darin und seid über alle Maßen freudig. Matthew chapter 5 verse 12. Matthäus 5, 12. Rejoice and be exceeding glad. Erfreut euch und seid über alle Maßen froh. For great is your reward in heaven. Weil groß ist eure Belohnung im Himmel. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, we thank you. Vater im Himmel, danke. For all the promises that we can believe. Für all diese Verheißungen, die wir glauben dürfen. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten zusammen. Is our shield. Das ist unser Schild. All things work to the good for those who love God. alle Dinge wirken zum Guten für diejenigen, die Gott lieben. Called according to his purpose. Die gemäß seiner Berufung berufen sind. And our sword. Und unser Schwert. I can do all things through Christ who strengthens me. Ich kann alle Dinge tun durch Christus, der mich stärkt. I can do this. Ich kann das. By God's grace. Durch die Gnade Gottes. Lord, we thank you. Herr, wir danken dir. We thank you for our hope. Wir danken dir für unsere Hoffnung. We will see you soon. Wir werden dich bald sehen. Face to face. Von Angesicht zu Angesicht. We will be in eternity. Wir werden wir bald in der Ewigkeit sein. In your eternal kingdom. In deinem ewigen Königreich. We thank you. Wir danken dir. And we thank you for all the things that you're doing in on earth here. Und wir danken dir für all die Dinge, die du hier auf Erden tust. All the things that we hope for here on earth. All die Dinge, auf die wir hoffen hier auf Erden. To see people come to know you. Dass wir auf Leute blicken, dass sie dich kennenlernen. To see our kids grow up. Dass wir sehen, wie die Kinder größer werden. And follow you. Und dir nachgehen. Maybe you're here this morning, you've never received Jesus into your life. Vielleicht ist jemand hier heute und Sie haben Jesus Christus noch niemals angenommen in Ihr Leben. Would you pray with me this morning? Möchten Sie mit mir beten heute Morgen? That Jesus would come into your life. Dass Jesus Christus in Ihr Leben hineinkommt. That he would fill you with his love. Dass er Sie erfüllt mit seiner Liebe. Let's pray. Lasst uns beten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For the gift of eternal life. Für die Gabe des ewigen Lebens. Through Jesus, your Son. Durch Jesus, deinen Sohn. If you're here this morning, und wenn du heute hier bist and you don't know Jesus, und Jesus nicht kennst, pray this simple prayer. Dann bete dieses einfache Gebet. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Just speak those words very quietly. Sprich diese Worte ganz leise aus. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Wash me of my sin. Wasche mich von meinen Sünden. Forgive me. Vergib mir. Through your sacrifice on the cross. Durch deine Opfertat am Kreuz. Say that little prayer. Sag dieses kleine Gebet. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. And wash me clean. Und wasch mich rein. Through the sacrifice of the cross. Durch dein Opfer am Kreuz. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.